Die Festkundgebungen von Armee und Volk des Bezirkes Südpyongan und der Stadt Rason zur Gratulation zur Wahl des verehrten Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVIAK fanden jeweils am 3. Juli statt. Zugegen waren dabei die Funktionäre der regionalen Partei- und Marktorgane, Massenorganisationen, Werke, Betriebe, genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetriebe und Hochschulen, die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern und die Werktätigen aller Kreise und Schichten sowie die Jugendlichen und Studenten. Die Referenten und die Redner hoben hervor, die Wahl des verehrten Genossen Kim Jong-un ins höchste Amt der Republik auf der 4. Tagung der obersten Volksversammlung in ihrer 13. Legislaturperiode sei ein großes feierliches Ereignis von historischer Bedeutung dafür, die Würde und Stärke der großen Kim Il-sung-Nation und des Kim Jong-il-Korea vor aller Welt zu demonstrieren und die koreanische revolutionäre Sache bis zum letzten zu vollenden. Sie brachten Kim Jong-un, Symbol der Stärke von Südkorea und Banner für alle Siege und Ruhm, die größte Ehre und den herzlichsten Glückwunsch dar. Alle seien dazu aufgerufen, voller Stolz und Ehre von einem unvergleichlichen großen Mann geführt zu werden, die ruhmreiche Kim Jong-un-Ära mit den ausgezeichneten Siegen beim Aufbau des starken sozialistischen Staates zu krönen.